WDR 5. Neugier genügt. Es sind 106 Meilen bis Chicago. Wir haben genug Benzin im Tank, ein halbes Päckchen Zigaretten. Es ist dunkel und wir tragen Sonnenbrillen. Auf geht's. In den 80er Jahren tauchen auf der Leinwand zwei ultimativ coole Typen auf. In einer Art musikalischem Roadmovie liefern sie sich in coolen Karren wilde Verfolgungsjagden quer durch die USA. Sie tragen dunkle Anzüge, schwarze, tief ins Gesicht gezogene Hüte und mega dunkle Sonnenbrillen. John Belushi und Dan Aykroyd im Film The Blues Brothers. Klar, also da geht es ja markant um diese Coolness, da geht es aber natürlich auch um die großen Blues-Legenden. Die sind auch alle mit Sonnenbrille aufgetreten, obwohl es Nacht war. Also das ist sozusagen gehört einfach auch zum Image dieser Art von Musik, die ja auch cool sein möchte. Gerion Blasaio ist Filmexperte am Kölner Institut für Medienkultur und Theater. Coolness definiert sich ja auch sehr stark über diesen Begriff von schwarzer Musik. Insoweit passt es natürlich sehr gut, dass diese beiden Möchtegern-Musiker, freundlich formuliert, ne, es sind zwei Comedians, die nicht wirklich einen Anteil an der Band selbst hatten, aber sozusagen die definieren sich und ihre Coolness natürlich über diese Brillen. Spätestens mit den Blues Brothers schwappt die mit der Sonnenbrille verbundene Coolness endgültig von der Leinwand in den Mainstream über. Allein die Wayfarer, das Modell, das die beiden Helden im Film tragen, verkauft sich anschließend millionenfach. Genauso wie XXL-Billigprodukte mit dickem Plastikrahmen, die das Original, aber auch andere Modelle der Kultmarke Ray-Ban nachahmen. Ich war immer schon ein Fan von Don Johnson und Miami Vice. Und ich hatte eine nachgemachte Ray-Ban-Brille, die mir überhaupt nicht gestanden hat. Die war viel zu groß, aber ich fand mich so cool damit und fühlte mich ja wie in Miami. Wie so ein kleiner Begleiter, der auf Reisen immer dabei ist, der mich zu Hause direkt in eine sommerliche Stimmung versetzt, wenn ich beim Autofahren oder beim ersten Sonnenstrahl die Sonnenbrille aufsetze. Wer Sonnenbrille trägt, fühlt sich verwandelt. Das kleine Accessoire habe die Kraft, uns in andere Stimmungen und Welten zu versetzen, meint Dr. Vanessa Brown, Professorin für visuelle Künste an der Nottingham Trent Universität in England. In ihrem jüngst erschienenen Buch Cool Shades, die Geschichte und Bedeutung der Sonnenbrille. Auch die vielfältigen Möglichkeiten machen die Kraft der Sonnenbrille aus. Man kann ja ganz unterschiedliche Modelle tragen. Brillen in Form von Muscheln oder Herzen, welche mit leichteren Metallrahmen, die hellere Gläser haben und ein bisschen mehr von den Augen durchscheinen lassen. Aber die tiefschwarzen mit dem dicken Rahmen, das sind diejenigen, die wirklich klar machen, dass der Rest der Welt dich kalt lässt. Außerdem, so Browns Kernthese, strebt der Mensch seit Mitte des 20. Jahrhunderts vor allem nach einem: cool zu sein. Und genau das gibt die Sonnenbrille vor. Ich verbinde schon mit der Sonnenbrille so etwas wie eine coole Ausstrahlung und auch eine Lässigkeit. Ja, ich fühle mich mit einer Sonnenbrille total cool. Eine Erfahrung, die Brown teilt und die letztendlich zur zündenden Idee für ihr Buch Cool Shades wurde. I was just on my way home from decorating. Ich kam vom Renovieren meiner neuen Wohnung und bin auf dem Heimweg schnell nochmal in den Supermarkt reingesprungen. Beim Aussteigen habe ich unbewusst meine Sonnenbrille aufgesetzt und mich dann gefragt, warum eigentlich? Es war nicht sonnig und nur wenige Schritte bis in den Markt. Aber dann habe ich im Schaufenster einen Blick auf mich erhascht und dachte, wow, du könntest nicht besser aussehen. Ich will nicht so weit gehen zu sagen, ich hätte cool ausgesehen. Das ist ja sehr subjektiv. Aber in jenem Moment fühlt sie sich so. Schweiß und Dreck des Tages sind wie weggewaschen, das schlampige Outfit vergessen. Und das alles nur wegen eines kleinen Accessoires auf der Nase. Ich begann darüber nachzudenken, wie ein so kleines Ding eine solche Wirkung haben konnte. Nicht nur fürs allgemeine Outfit, sondern auch darauf, wie man sich fühlt. Die Forscherin beginnt sich einzulesen und stellt fest, dass die Sonnenbrille ursprünglich alles andere als cool war. Cool bzw. frostig kalt ist nur die Umgebung, die zur Entstehung des ursprünglichen Augenschutzes beigetragen hat. Im ewigen Eis, da wo das Zusammenkneifen der Augen zum Schutz vor grellen Sonnenstrahlen nicht mehr reicht, schnitzten sich Eskimos aus Seehundrippen die ersten primitiven Schutzbrillen. Platte Augenmasken mit Seeschlitzen, die mit Lederschnüren am Kopf befestigt werden. Schon ein bisschen cooler ist da Kaiser Nero. der die im gleißenden Sonnenlicht der Arena stattfindenden Gladiatorenkämpfe durch einen grünen Smaragd zu beobachten pflegt. Ein Luxus, der Mittelalter in Vergessenheit gerät, auch weil kein normaler Mensch sich sowas leisten kann. Erst in der Neuzeit werden farbige Gläser wiederentdeckt. Schutz vor der Sonne bieten die mit Bernstein, Braunstein oder Nickel gefärbten Brillen aber nicht. Und cool sind sie auch nicht. Stattdessen werden sie als hässliche Augenprothese verspottet und abgelehnt. Leute, die dunkle Gläser trugen, waren im Allgemeinen blind oder litten an einer Augenkrankheit. Auch in den 1920ern, als schon viele Sonnenbrillen verkauft werden, ist das Tragen von Sonnenbrillen noch nicht en vogue. Selbst von Coco Chanel, die das Sonnenbaden als eine der ersten in den frühen 20ern populär macht und sich dabei auch ablichten lässt, gibt es keine Fotos mit Sonnenbrille. Die Sonnenbrille beim Fotografieren aufzubehalten, wäre nicht nur als hässlich, sondern auch als respektlos empfunden worden. Als Tabubruch. Denn wer Sonnenbrille trägt, kann andere ungestraft mit Blicken verschlingen, ohne dabei selbst aus der Deckung zu kommen. Sobald Menschen nicht mehr mit deinen Augen in Kontakt treten können, bekommen sie ein Problem, denn sie können an den Augen des anderen nichts mehr ablesen. Diese Leute haben etwas Seelenloses, Maschinenhaftes. Damals tauchten in unserer Gegend die ersten noch ziemlich ungeschlachteten Automobile auf. Sie wälzten daher wie polternde Ungeheuer, fuhren mit laut klopfendem Surren auf den Straßen dahin, stanken nach Benzin und wirbelten dicke Staubwolken auf. Nicht minder hässlich, ja fast gefährlich, sahen ihre Insassen aus. So beschreibt Oskar Maria Graf in dem Roman Das Leben meiner Mutter die ersten Automobile und ihre Fahrer zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und auch, was die mit der Sonnenbrille zu tun haben. Die Männer hatten ihre Mützen tief ins Gesicht gezogen, den Kragen des Staubmantels hochgeschlagen. Und die Frauen mit ihren riesengroßen Hüten waren in dichte, meist weiße Schleier gehüllt. Sie trugen dunkle Brillen, was das gespenstische Aussehen noch steigerte. Vom exotischen Technikmonster zum Symbol der Männlichkeit und Rebellion ist es aber nicht mehr weit. Der Flieger, einem Ersten Weltkrieg neu auftretender Typ Mensch, verleiht der Sonnenbrille einen heroischen Anstrich. Für die frühen Kriegsflieger gab es noch keine feste Uniform. Sie improvisierten, um ihren Körper gegen Wind und extreme Kälte zu schützen. Außerdem war das Fliegen noch neu und gefährlich. Ein Experiment. Das waren schon ziemliche Draufgänger, die sich in sowas reinsetzten. Es entstand eine richtige Subkultur, die mit einem besonderen Duktus verbunden war. Lässig, könnte man sagen. Oder eben cool. One of the earliest subcultural groups to be called cool. Sie trugen Ledermasken, bei denen wir heute an Sadomaso oder Folter denken. Und dann auch noch diese komischen Gläser auf den Augen, die das, was wir das Tor zur Seele nennen, verschließen. Das erinnerte an Cyborgs, an Maschinenmenschen. Das sind natürlich auch so ein bisschen neue Augen. Also die sehen ja tatsächlich zum Teil so aus wie Alien-Augen. Diese neuen Augen werden noch vor dem Zweiten Weltkrieg professionalisiert. Im Auftrag der US Air Force entwickelt Ray-Ban, was nichts anderes als Strahlenblocker bedeutet, die erste richtige Fliegerbrille, die Aviator. Die wohl berühmteste Sonnenbrille der Welt, die aber erst in der Nachkriegszeit richtig Kult wird. Denn wie kaum ein anderes Objekt verkörpert sie den American Way of Life. Massenkultur, Hollywood, Mode, die 50er Jahre. Der dank amerikanischer GIs und Leinwandhelden bald überall in Europa kopiert wird. Filmexperte Blasio fallen neben den Blues Brothers gleich zwei weitere große Sonnenbrillenfilme ein. Zuallererst Top Gun mit Tom Cruise als waghalsigem Flieger. Top Gun ist ein Film, wo es darum geht, wie Männlichkeit in den 80er Jahren funktioniert. Wir haben es ja mit relativ kleinen Menschen zu tun, interessanterweise bei Tom Cruise und tatsächlich auch bei den meisten anderen Schauspielern, die an dem Film beteiligt waren. Und diese kleinen Menschen, das ist jetzt sehr böse, aber die Brille auch hier ist sozusagen überdimensioniert im Verhältnis zum Gesicht, sichert das Gesicht auch hier wieder ab. Also es hat auch hier so eine Schutzfunktion, aber nicht, dass dieser Schutz hintergangen werden soll, sondern es geht ja gerade darum, zum einem Fliegerast zu werden. Also gerade so eine Art Schutzpanzer auch sich aufzuziehen. Ihr seid top, die absolute Spitze unter den Marinefliegern. die Elite. Aber ihr werdet noch besser. Jedes Mal, wenn du in der Luft bist, wirst du zum Risiko. Das ist wahr. Ich lebe gefährlich. Tatsächlich ist seitdem die Sonnenbrille mit seinem Image auch fest verbunden gewesen. Also quasi dieses jugendliche, jungenhafte, das aber gleichzeitig sich selbst schützt mit einer Sonnenbrille und gleichzeitig auch sich ein bisschen mehr Autorität und Virilität verleiht damit. Ich habe ihn auf dem Radar! Klar zum Feuer! Klar zum Feuer! Feuer! Feuer! Eine andere große Film mit Sonnenbrille ist für mich dann natürlich Frühstück bei Tiffany mit Audrey Hepburn, die sich ja dann hinter dieser viel zu großen, überdimensionierten Sonnenbrille schön verstecken kann. Hinter der Fassade des coolen Partygirls Holly, sprich hinter ihrer Sonnenbrille, verberge sich eine äußerst zerbrechliche, fragile Person, so Blasio. Spätestens sehen, wenn ihr Bruder stirbt, dann ist sie ein völliges Wrack an dieser Stelle. Aber bis dahin sozusagen haben wir ja immer den Eindruck, sie lässt nichts an sich ran. Sie möchte zwar irgendwie zwischenmenschliche Kontakte, scheut dann aber auch schnell wieder vor ihnen zurück, wenn sie dann zu tief werden. We belong to nobody and nobody belongs to us. We don't even belong to each other. Und diese Geschichte des Films wird eigentlich perfekt mit dieser Sonnenbrille demonstriert. Die fungiert wirklich als Schutzschild vor dem Blick in ihre Augen. Und der Blick in ihre Augen, das ist es natürlich immer, was den Blick in die Seele ermöglicht und was im Verlauf des Films einer Person gelingt. Er muss ihren Schutzpanzer entfernen, sodass auch ihre Sonnenbrille am Ende wegfällt. Im 20. Jahrhundert sind Promis Vorbilder geworden. Nicht nur was Attraktivität und Erfolg angeht, sondern auch das Verhalten. Das hat unter anderem mit dem Hollywood-Film zu tun, wo Promis immer völlig kontrolliert wirken. Sie machen keine Fehler, sie lassen nichts fallen, stolpern nicht, außer es ist eine Komödie. All diese Situationen des wahren Lebens, in denen man sich blöd anstellen kann, sind ausgeblendet. Diese Leinwandstars wurden zum Vorbild. Man wollte so kühl und kontrolliert handeln wie sie. Die Sonnenbrille, das Requisit dieses neuen distanzierten Verhaltens, mit dem man über den Dingen zu schweben scheint, wird zum Massenprodukt. Ein schickes Modeaccessoire und praktischer Gebrauchsgegenstand zugleich, der in unterschiedlichen Kontexten auftaucht. Das fängt an mit den schwarzen Jazzmusikern der späten 40er Jahre, den Hollywood-Größen der frühen 50er, der Beatnik-Bewegung Ende der 60er und der jugendlich-rebellischen Ablehnung des amerikanischen Traums. In genau dieser Zeit etabliert sich eine allgemeine Coolness, die Hand in Hand geht mit Avantgarde und Subkultur. Or subcultural groups. Eine neue Zeit sei damals angebrochen, so Brown. Das Leben des modernen Menschen konzentriere sich seither mehr und mehr auf anonyme Großstädte, in denen wir alle durch das enge Zusammenleben bedingt viel stärker auch den Begehrlichkeiten und kritischen Blicken unserer Mitmenschen ausgesetzt sind. Wenn ich vor meinen Studenten stehe, sehe ich, wie sie mich beobachten. Was für ein Smartphone nutzt sie? Ist das noch in? Und. Ich spüre das und frage mich unwillkürlich, ob ich da was ändern muss. Meine Identität wird also permanent in Frage gestellt, durch rasante Veränderungen in Mode und Technik. Auch das verstärkt den Wunsch, tough aufzutreten. Die Sonnenbrille hilft dabei, das eigene Ich abzugrenzen. Vor allem in unbekannten Situationen, wie sie oft im Großstadtdschungel oder auf Reisen in ferne Länder auftreten. Als Tourist weißt du nicht, wohin du gehst. Alles ist unvertraut, auch ungeschriebene Gesetze, die im zwischenmenschlichen Bereich herrschen. Die Sonnenbrille hilft dabei, ruhig zu bleiben, denn sie verdeckt deine Augen. Jede Gefühlsregung lässt sich damit überspielen. Unsicherheit und Ängstlichkeit zum Beispiel. Was denkst du gerade und was hast du vor? Deine Augen sind versteckt, keiner kommt dir zuvor. Heido, trink die Sonnenbrille. Der Terminator, trink die Sonnenbrille. Udo Lindenberg, trink die Sonnenbrille. Alle Atzen, trank sie. Gleichzeitig ist die Verhüllung des Körpers aber immer auch eine Einladung. Ein uraltes Spiel, das die Fantasie anregt, darüber nachzudenken, wie es darunter aussieht. Was verbirgt der Kerl hinter der Brille? Hässlich springende Augen? Ist er vielleicht ein Albino? Das zum Beispiel sind die Fragen, die lange Zeit um den deutschen Sonnenbrillenmann par excellence kreisen. Um Heino. Mich gibt es gar nicht ohne Brille. Heute fragt das kaum noch einer. Die Sonnenbrille ist als Markenzeichen, das Heino niemals absetzt, fest akzeptiert. Er selbst sagte vor kurzem in einem Zeitungsinterview: Selbst wenn es dunkel ist, in der Disco, in der Kirche oder beim Schwimmen, nehme ich sie nicht ab. Ohne die Sonnenbrille fühle ich mich nackt. Die Sonnenbrille drückt vor allem eins aus. Ich bin so versunken in alles, was das moderne Leben zu bieten hat. Privilegien, Geld, Leben auf der Überholspur. Ich bin so begehrt, so privilegiert. Ich kann mein Leben auf hedonistische Art leben bis zum Exzess. All das lässt sich mit einem einzigen kleinen Accessoire ausdrücken. Auf internationaler Ebene ist Pop-Art-Künstler und Stilikone Andy Warhol einer der ersten, der die Sonnenbrille als geniales Instrument der Selbstvermarktung entdeckt. Without his sunglasses, Andy Warhol's face was almost featureless. Ohne Sonnenbrille wäre Andy Warhols Gesicht nahezu eigenschaftslos. In seinem Gesicht gibt es nichts, woran man sich wirklich erinnern könnte. Aber die Kombination aus dunkler Sonnenbrille und silberblonder Perücke bildet einen extremen Kontrast, an den sich jeder sofort erinnert. Selbst wenn es nur ein ganz kleines Foto ist. Und genau das ist es, was Promis tun müssen. Eine Marke kreieren, die Kultpotenzial hat. Mit meiner Sonnenbrille bin ich Jack Nicholson. Ohne sie bin ich fett und 70. Ohne sie ein Nichts. Das trifft auf viele berühmte Gesichter zu, die die Sonnenbrille als Markenzeichen wählen oder ihr Verwandlungspotenzial nutzen. Als Beispiel der Gegenwart nennt Forscherin Brown Popsängerin Lady Gaga und den amerikanischen Rapper Will.i.am. Mit ihrem ständig wechselnden Look brechen sie unsere Erwartungen. Wenn wir bei Lady Gaga zum Beispiel den Aspekt des Verwandelns rausnehmen, bleibt visuell betrachtet nicht viel übrig. Der konstante Wandel ist Teil ihrer Selbstdarstellung. Und vergessen Sie nicht, uns turnt an, wenn sie die Sonnenbrille mal abnimmt. Das ist eine der wenigen Chancen, ihr in die Seele zu schauen, zu erahnen, was sie denkt und fühlt, bis sie schnell wieder das nächste Paar aufsetzt. Es ist ein verführerisches Katz-und-Maus-Spiel, das einige Promis betreiben. Auch ein Verwirrspiel mit Identitäten. Einer, der dieses Spiel perfekt beherrscht, ohne dabei gleich zum Chamäleon zu mutieren, ist Udo Lindenberg. Die überdimensionale Sonnenbrille mit der tief ins Gesicht gezogenen Hutkrempe taucht bei ihm Mitte, Ende der 80er auf. Ursprünglich vermutlich, um diverse Alkoholexzesse zu kaschieren. Fakt ist, seitdem tritt er kaum noch oben ohne auf. Nur in Ausnahmen, im persönlichen Gespräch und manchmal auch im Konzert rutscht die dunkle Brille plötzlich auf die Nasenspitze und erlaubt den Blick auf überraschend große helle Augen, die keck über den Rand der Gläser lugen. Das hat fast was von einem Strip. Die Sonnenbrille steht natürlich als Symbol für das Unnahbare, aber es ist eben auch nur ein Partikel, das man relativ schnell entfernen kann. Und dadurch dann eben auch hinter die Sonnenbrille gucken kann und sehen kann, mit wem haben wir es wirklich zu tun. Ja, das stimmt. Also in der mysteriösen Seele der Nachtigall ein bisschen gucken. Das kann man schon machen, ne? Und das finde ich auch gut so. Natürlich ist das ein falsches Versprechen, aber ich muss zumindest immer den Eindruck vermitteln, es gibt etwas, das könnt ihr erleben, wenn ihr es mit mir zu tun habt. Und das befindet sich dann eben auch hinter der Brille. Mit Hut und Sonnenbrille flaniert der Altrocker für alle deutlich als Udo erkennbar locker durch Hamburg. Ein Promi zum Anfassen. Hut und Sonnenbrille runter, schon ist der Privatmann. Ein x-beliebiger älterer Herr, der unerkannt im Jogginganzug und mit Mütze seine Runden um die Alster dreht. Die Sonnenbrille als Mittel zur Wahrung der Intimsphäre oder einfach nur um cool zu sein, ist zwar weit verbreitet. Anstatt offen dazu zu stehen, meint Brown, tischen Promis aber lieber fadenscheinige Ausreden und skurrile Stories auf. Ich war mit einer Bekannten in einem Nachtclub. Da kam so ein Knilch, mit dem hatte sie mal ein Verhältnis gehabt. Wie der mich mit ihr sah, wollte er ihr ein Glas an den Kopf schmeißen. Er traf aber mein Auge. Behauptet etwa Karl Lagerfeld in einem Interview mit dem Zeitmagazin. Und weiter? An dem Tag hatte ich zufällig eine Brille auf. Ich bin nämlich leicht kurzsichtig. Das Gestell hat die Wucht abgefangen, sonst hätte ich jetzt ein Auge weniger. Da wurde mir bewusst, dass meine Augen das Wertvollste sind, was ich habe. Seitdem gehe ich nicht mehr ohne Brille aus dem Haus. Ein Klassiker unter den Ausreden fürs permanente Tragen der Sonnenbrille ist aber nach wie vor der medizinische Grund. Selbst Bono hat jüngst von Problemen mit seinen Augen gesprochen. Nur deshalb trage er Sonnenbrille. I have glaucoma for the last 20 years. Okay. Ob all diese Leute wirklich Probleme mit ihren Augen haben oder nicht, ich weiß es nicht. Die meisten werden einen Grund finden, warum sie immer Sonnenbrille tragen. Und ganz sicher einen, der nichts mit Coolsein zu tun hat. Es sei denn, sie machen von Berufswegen auf dicke Hose. Gangster-Rapper zum Beispiel und große Hip-Hop-Stars. Die Bad Boys stehen zum Coolness-Faktor der Brille und geben damit genauso an wie mit ihren dicken Goldketten, fetten Luxuskarren und Frauen. Der DJ stoppt die Rille, das ist die Partypille und mein letzter Wille, im Sarg ne Sonnenbrille. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.